Erster die Anführer des Volkes wohnten in Jerusalem. Das Volk warf Lose. Einer von 10 Menschen sollte in Jerusalem wohnen. Die anderen 9 wohnten in den Landstädten. Zweiter das Volk segnete alle Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Dritter dies sind die Anführer der Provinz. Sie wohnten in Jerusalem und in den Städten Judas. Jeder wohnte in seiner Stadt auf seinem Land. Dazu gehörten Israeliten, Priester, Leviten, Tempeldiener und die Diener Salomos. Vierter in Jerusalem wohnten Judäer und Benjaminiten. Von den Judäern war Ataja dort. Er war der Sohn von Usia, Sachaja, Amaja, Sephatja, Mahalalel. Er kam von der Familie Peres. Fünfter auch Maaseia wohnte dort. Er war der Sohn von Baruch, Kolhose, Hasaja, Adaja, Jujarib, Sachaja. Er kam von der Familie Selanit. Sechster alle Männer von der Familie Peres wohnten in Jerusalem. Es waren 468 starke Männer. Siebter dies sind die Benjaminiten. Salu war dort. Er war der Sohn von Mesulam, Jod, Pedaja, Kolaja, Maaseia, Ittiel, Jesaja. Achter nach ihm kam Jibneja. Zusammen waren es 928 Benjaminiten. Neunter Joel, der Sohn von Sichri, war ihr Aufseher. Juda, der Sohn von Hasnua, war der zweite Anführer der Stadt. Zehnter von den Priestern waren Jedaja, Jojarib und Jachin dort. Elfter Seraja war auch ein Priester. Er war der Sohn von Hilkia, Mesulam, Zadok, Merajet, Ahitub. Er war der wichtige Mann im Tempel Gottes. Zwölfter seine Brüder dienten im Tempel. Es waren zusammen 822 Männer. Adaja war auch dort. Er war der Sohn von Jeroham, Pelalja, Amzi, Sachaja, Paschur, Malchia. 13. Seine Brüder waren Familienoberhäupter. Es waren zusammen 242 Männer. Amasai war auch dort. Er war der Sohn von Asarel, Asai, Mesilemut, Immer. 14. Seine Brüder waren starke Männer. Es waren zusammen 128 Männer. Sabdil, der Sohn von Hagedolim, war ihr Aufseher. 15. von den Leviten war Semaja dort. Er war der Sohn von Hasub, Asrikam, Hasabja. Er kam von der Familie Merari. 16. Sabtai und Josabad waren auch Leviten. Sie kümmerten sich um die äußeren Arbeiten am Tempel Gottes. Sie waren wichtige Leviten. 17. Matanja war auch ein Levit. Er war der Sohn von Micha, Sabdi, Asaf. Er leitete den Lobgesang und begann das Gebet mit Danket. Bakbukja war der zweite Anführer seiner Brüder. Abda war auch dort. Er war der Sohn von Samua, Galal, Jedithun. 18. Alle Leviten in Jerusalem waren zusammen 284 Männer. 19. Die Torhüter waren Akkub und Talmon. Ihre Brüder bewachten die Tore. Es waren zusammen 172 Männer. 20. Die anderen Israeliten, Priester und Leviten wohnten in den Städten Judas. Jeder wohnte auf seinem eigenen Land. 21. Die Tempeldiener wohnten auf dem Offel. Ziha und Gispa waren ihre Anführer. 22. Usi war der Aufseher der Leviten in Jerusalem. Er war der Sohn von Bani, Hasabja, Matanja, Micha. Er kam von der Familie Asaf, den Sängern. Er diente im Tempel Gottes. 23. Der König hatte eine Regel gemacht. Die Sänger bekamen jeden Tag, was sie brauchten. 24. Petaja war der Sohn von Mesesabel. Er kam von der Familie Sera, dem Sohn Judas. Er war der Vertreter des Königs für alle Dinge des Volkes. 25. Einige Judäer wohnten in Dörfern auf ihrem Land. Sie wohnten in Kirjat Arba und den Orten darum. Auch in Dibon und den Orten darum. Und in Jekabzel und den Höfen darum. 26. Sie wohnten auch in Jesua, Molada und Beth-Pelet. 27. Sie wohnten auch in Hazar-Sual und in Beerseba und den Orten darum. 28. Sie wohnten auch in Ziklag und in Michona und den Orten darum. 29. Sie wohnten auch in Enrimmen, Zorea und Jarmut. 30. Sie wohnten in Sanoa, Adulam und den Höfen darum. Auch in Laches und seinen Feldern. Und in Aseka und den Orten darum. Sie wohnten von Birseba bis zum Tal Hinnom. 31. Die Benjaminiten wohnten von Geba an. Sie wohnten in Michmas, Aya, Bethel und den Orten darum. 32. Auch in Anatot, Nob und Anania. 33. Auch in Hazor, Rama und Gittaim. 34. Auch in Hadid, Zeboim und Nebalat. 35. Auch in Lot und Ono, im Tal der Zimmerleute. 36. Einige Levitengruppen wohnten in Juda und Benjamin.